Im Spätherbst 2020 fand in Leipzig eine Wochenenddiskussion zu den Ideen Abdullah Öcalans statt. Zu Gast war Reimer, der Übersetzer der Bücher Abdullah Öcalans ins Deutsche und Mitglied der Initiative Freiheit für Öcalan. In 6 Blöcken wurde auf unterschiedliche Facetten grundlegender Gedanken eingegangen. Die Veranstaltung wurde aufgenommen und in 5 separaten Dateien nun veröffentlicht. Da allen TeilnehmerInnen versprochen wurde, ihre Stimmen nicht mitzuveröffentlichen, wurden ihre Beiträge von uns paraphrasiert und neu eingesprochen. Wir hoffen, wir sind mit Sorgfalt allen Menschen bestmöglich gerecht geworden. Die anschließende Veröffentlichung war nicht die Intention des gesamten Formats. Das lässt sich an den Hintergrundgeräuschen und den teilweise nicht eingebetteten Diskussionen nachvollziehen. Wir hoffen trotzdem, dass die Tonspuren Menschen einen Einblick in die Gedankenwelt Abdullah Öcalans eröffnen und Lust auf eine kritische Auseinandersetzung mit ihm und der Freiheitsbewegung im kurdisch-arabischen Raum machen. Alle Dateien findet ihr auf allesallen.noblogs.org. Viel Spaß! In der ersten der insgesamt 5 Dateien geht es um den Begriff der Bildung und Öcalans Blick auf die Wissenschaft sowie seine Herangehensweise bei der Theorieentwicklung. Genau, ich würde ganz gerne über ein paar Konzepte eigentlich reden, also anhand von so Stichwörtern oder kleinen Überschriften ein paar Sachen erläutern, weil ich die Befürchtung habe, dass sich viele Sachen wiederholen könnten. Also ich denke, einige Leute waren auf der Veranstaltung letzte Woche schon, wo ich ja auch letztlich nicht nur über das zuletzt erschienene Buch gesprochen habe, sondern auch über die anderen Themen, die in diesem Manifest der demokratischen Zivilisation auftauchen. Ich würde halt gerne versuchen, das so ein bisschen, dass sich das nicht so wiederholt oder vielleicht Sachen aus anderer Richtung beleuchten. Genau, ich hatte ja schon ein bisschen jetzt angefangen, über Bildung zu reden. Bildung ist für die, also das, im Deutschen ist das ja auch ein schönes Wort, weil es geht ja sozusagen, Bildung ist ja einerseits sozusagen das Theoretische, ja was mit Wissen zu tun, aber andererseits hat es auch was Konstruktives, also dass man etwas bildet oder sich bildet, also wie man sich formt. Finde ich ein ganz schönes Wort eigentlich. In der kurdischen Bewegung, also sie schreibt sich selber ganz stark als eine Bildungsbewegung, also ein Zitat aus den Büchern von Öcalan ist auch zu sagen, jede revolutionäre Bewegung ist eigentlich eine Bildungsbewegung, weil die ganz stark aus so einem antikolonialen Drang ja gekommen sind, angefangen haben in den 70er Jahren, wo die Ausgangssituation war zu Kurdistan, also das Wort ist verboten, so, es war in der Türkei nicht sagbar, die Sprache war sowieso verboten, aber es war die Muttersprache von Millionen von Leuten. Man konnte es aber in der Öffentlichkeit nicht sprechen, es gab keine Publikation, also so gut wie keine Publikation in der Sprache. Also nur so ein krasser Versuch, das auszuradieren, halt die ganze Existenz von der ganzen Sprache, Gesellschaft, dem ganzen kulturellen Erbe und der Geschichte. Also es war, fand ich ganz schön, gestern wir haben ein oder zwei kleine Filme gezeigt. Und in der Doku, das fing an zu sagen, ja, Kurdistan, oder die Geschichte Kurdistan steht in keinem Geschichtsbuch. Das ist tatsächlich so, die haben halt angefangen und gesagt, ja, wir müssen erstmal das aufdecken. Also was ist überhaupt dieses Land, wo wir leben, Gesellschaft, der wir kommen, was ist denn mit unserer Sprache, was haben wir denn überhaupt für eine Geschichte? Also ganz stark der Drang, so eine eigene Geschichte herzustellen und dann halt zu forschen in, was es halt doch noch gab oder was irgendwie Untergrundliteratur war. Oder was in anderen Ländern erschienen ist dazu, weil zum Beispiel in der Sowjetunion konnte natürlich damals freier über jetzt kurdische Geschichte publiziert und geforscht werden als in der Türkei. So dass von Anfang an diese Bewegung, die im Wesentlichen ihren Ausgang genommen hat von der Universität in Ankara, halt so eine Forschungsbewegung, so eine Bildungsbewegung auch gab, sich halt das anzueignen, das Wissen und dann zu verbreiten. Also das anderen Leuten dann auch mitzuteilen, so guck mal, das ist die Geschichte Kurdistan, so es gibt halt irgendwie eine Geschichte. Und diese Art und Weise zu arbeiten und also Wissen sich anzueignen und dann zu verbreiten, ist eigentlich was sich bis heute total durchzieht. Also Sinologie ist angesprochen worden, das funktioniert von der Struktur her im Prinzip ähnlich, nicht? Dass vor allem Frauen eben eigene Geschichte erforschen mit einem bestimmten Blickwinkel, die Geschichte von Frauen, von ihren Handlungen, von ihren Widerständen durch die Jahrtausende, das aneignen, also einen Teil von ihrem eigenen Verständnis von der Welt machen und das dann auch anderen Leuten näher bringen. Also dieses ist ein ganz, ganz zentrales Moment in der Bewegung. Und es wird dann auch immer gesagt, dass, also die Bewegung ist ja quasi bekannt oder berüchtigt sozusagen, auch als eine Bewegung, die halt gegen den türkischen Staat kämpft oder gegen die Staaten der Region. Jetzt in den letzten Jahren halt auch eben Rojava verteidigt hat gegen alle möglichen Angriffe vom Islamischen Staat und anderen. Aber es wird immer gesagt, 90% des Kampfes ist eigentlich der Kampf gegen nach innen, also der Kampf gegen einen selber. Also die ganzen Prägungen aus der Gesellschaft, die uns selber oder die Menschen selber geprägt haben, das ist eigentlich der wichtigere Kampf. Also es ist quasi nur 10% gegen einen äußeren Feind, also den jeweiligen Staat, also zum Beispiel eben lange Zeit hauptsächlich den türkischen Staat, seine Institutionen jetzt wie Militär und Polizei. Und das fand ich immer sehr, sehr wichtige Komponente, um das zu verstehen, was da passiert. Weil es ist ja schon überraschend, wie eine Bewegung, also sich überhaupt in so einer Umgebung mit so vielen mächtigen Feinden und Gegnern überhaupt so lange halten kann. Auch nicht irgendwie immer kleiner wird und sich zurückzieht auf so ein paar Lehrsätze, für die sie kämpft oder so, sondern ihr Aktionsfeld immer weiter ausweitet, ihre Theorie immer weiter ausweitet, sich immer neuen gesellschaftlichen Problemen befasst. Und letztlich haben die auch einen ganz, ganz großen Anspruch. Also wirklich, also da kursieren dann halt so Parolen wie neue Oktoberrevolution, also irgendwas, was weltweit ausstrahlen soll. Ein Angebot an Leute wirklich in aller Welt, also sich zu beteiligen und quasi globale Bündnisse einzugehen. Also zum Beispiel wäre diese Broschüre, die wir gemacht haben, Demokratischer Konföderalismus, das ist ja so ein Zusammenschnitt von verschiedenen Texten von Öcalan, zum Teil eben aus diesen Büchern, zum Teil aus dem 5. Band, der jetzt noch nicht übersetzt ist, zum Teil aber auch von so Erklärungen. Da wird das Ganze ja durchgedacht als Konzept, das im Prinzip anwendbar ist von der kleinsten Kommune, also so einer Gruppe in einem Häuserblock oder so, bis hin zu einem globalen System von Konföderalismus. Also sozusagen die Möglichkeit, dass das auch ganz groß wird, ist da schon direkt mitgedacht. Dabei ist dann Bildung, wie eben schon erwähnt, in erster Linie auch kollektiv gedacht. Also in der Praxis findet das in der Bewegung meistens so statt. Also meistens heißt so über die letzten Jahrzehnte und auch aktuell, dass eben eine größere Gruppe über einen längeren Zeitraum sich zusammenfindet und so einen Kurs macht, also Kurs oder Schulung oder, also ich bevorzuge die Bezeichnung Kurs als Übersetzung für das, was da passiert, aber es ist letztlich egal, wie das heißt. Natürlich. Das kann zum Beispiel sein, dass man da, wo man quasi überwintert, also wenn man jetzt zum Beispiel bei der Guerilla ist, kann man halt im Winter, wenn da Schnee liegt, sich nicht so gut bewegen, weil man sofort gesehen würde. Also man gräbt sich da quasi ein irgendwie. Also teilweise wörtlich, teilweise bildlich. Und nutzt den Winter eben für Bildung. Also liest halt gemeinsam Bücher, diskutiert die. Aber die größte oder die deutlichste Einrichtung ist halt der Aufbau von Schulen und Akademien. Das heißt halt in den Gebieten, wo man sich da selber organisieren und bewegen kann, Lager zu haben, wo dann über zum Beispiel 6 Monate lang so eine Bildung stattfindet. Also das heißt auch wieder zusammen Bücher, Texte lesen, zusammen über Themen diskutieren, nach Möglichkeit so eine Aufhebung von so einem lehrenden, lernenden Verhältnis. Also dass zum Beispiel beispielsweise bei so einer sechsmonatigen Bildungseinheit werden vielleicht 12 Themengruppen gebildet, die dann jeweils für eine Woche oder vielleicht 3 Wochen oder so behandelt werden. Da bekommt dann Also werden alle Anwesenden auf diese Themen aufgeteilt. Also nicht, also jetzt, keine Ahnung, nicht, vier Leute machen halt irgendwie die 5. Woche zum Thema so und so. Und das bereiten das dann vor, also lesen halt Sachen vor, diskutieren Sachen vor, machen dann während der ganzen Woche quasi die sowohl die das Lehren, den lehrenden Teil, also das Vortragen, als auch die Diskussionsleitung von allem. Das heißt, idealerweise sind halt alle zumindest eine Zeit lang mehr oder weniger in der Position, was vorbereitet zu haben und zu lehren. Und das ist halt dann komplett unabhängig davon, ob Leute jetzt, keine Ahnung, 150 Bücher gelesen haben und sowieso von der Universität kommen, nicht? Oder ob sie halt sich dem Kampf da angeschlossen haben, ohne eine Grundschulbildung zu haben. Einfach nur mit der Zeit halt durch eben Bildung halt was gelernt zu haben. Also alle haben die Möglichkeit beizutragen sollen, was beitragen sollen, auch die Verantwortung für gegenseitige Bildung übernehmen. Das ist ein Ding, was ich jetzt von hier so nicht kenne. Also finde ich fand ich sehr interessant, das zu sehen, wie das gemacht wird. Das quasi nächste Beispiel dran, was mir so bekannt ist, ist mehr so aus der Literatur. Es gibt dieses schöne Buch von Peter Weiß, Die Ästhetik des Widerstandes. Ist im Umfang her, kann das locker mit einem Buch von Öcalan aufnehmen. Ist nämlich auch sehr, sehr dick, aber auch sehr, sehr schön. Und da ist es so, dass das Verletzte aus dem, also sie sind im, oder Teil des Buches spielt im Spanischen Bürgerkrieg, wo Leute aus Deutschland und anderen Ländern dann da hingehen und auf Seiten der Republik kämpfen und dann verwundet werden, und dann beschreibt er die Situation in so einem Krankenlager quasi, wo die Leute dann eben aus verschiedenen Ländern und mit verschiedenen Bildungshintergründen und verschiedenen Interessen dann anfangen, die Zeit zu nutzen, um sich gegenseitig was beizubringen. Das ist in dem Buch sehr, sehr schön erklärt. Das fand ich sozusagen das, was dem Konzept so ein bisschen am nächsten kommt. Genau, nochmal zum Anfang zurück. Die Idee ist halt zu sagen, wir lernen halt irgendwelche Sachen in der Schule, aber das sind halt alles, ist halt alles eine, die Ideologie der Herrschenden. Also alles quasi, nicht? Also die ganze Art und Weise, wie Schule organisiert ist, wie das Wissenschaftsverständnis ist. Also in der Türkei ist halt einfach sehr, sehr klar, dass die Schulen eine bestimmte Ideologie transportieren, weil das ganze Bildungssystem dort auch so eine bestimmte Modernisierungsideologie in die Gesellschaft reintragen sollte. Das ist halt wirklich so konzipiert gewesen ja auch, aber das kennt man ja auch aus anderen Zusammenhängen, zum Beispiel aus realsozialistischen Ländern, dass halt sozusagen die Schulen ausdrücklich so einen bestimmten Auftrag haben, bestimmte Vorstellungen zu vermitteln. Und genauso ist aber halt dann jeder bürgerlichen Gesellschaft auch, nur wenn es vielleicht besser versteckt oder besser maskiert ist. Aber in der Türkei und in Kurdistan ist halt ganz klar zum Beispiel, dass halt dass über Kurden nicht gesprochen werden soll, dass halt einfach gar nicht existieren soll, oder dass eben eine bestimmte Religion, also ne, sunnitischer Islam zum Beispiel, ganz klar bevorzugt wird im Schulsystem, dass andere halt gar nicht dargestellt oder falsch dargestellt werden oder halt abgewertet werden und so, sodass da von vornherein klar ist, da werden halt Sachen erzählt, die so nicht gut und nicht zutreffend sind, und das ist halt über die Zeit die ganze Kritik an diesem Bildungssystem sehr ausgeweitet worden. Und Öcalan macht halt sehr, also in den neueren Büchern auch sehr, sehr grundsätzlich philosophische Kritik an dem ganzen Wissenschaftsverständnis der kapitalistischen Moderne, wie er das nennt, auf. Es liegt, ich habe gesehen, in dem Infoladen, ich glaube, das ist nicht der Infoladen, das ist der Lesesaal da, wo, da um die Ecke, da liegt so eine Broschüre aus, ich habe es nicht genau gesehen, ich glaube, es geht um irgendwelche Aktionen, Proteste, Besetzung, irgendwas in Frankreich, und das heißt Diskurs über die Methode, die Broschüre. Da dachte ich so, ach, Philosophie, war jetzt nicht Philosophie, ging um direkte Aktionen. Aber Diskurs über die Methode ist ein Buch, das Öcalan auch namentlich zitiert, das ist nämlich ein grundlegender Text von René Descartes, dem französischen Philosophen des, ich bin mit Zahlen so schlecht, ich glaube 17. Jahrhunderts. Ausgehend 17. Jahrhundert, dankeschön. Super. Genau, das ist der, von dem alle den Satz kennen, ich denke, also bin ich. Und ich denke, also bin ich, kommt halt daher zu fragen, okay, wenn ich jetzt irgendwie Wissen begründen will, Ja, womit kann ich das eigentlich begründen? Also von wo kann ich eigentlich ausgehen, um zu sagen, okay, das und das kann ich in Zweifel ziehen, alles kann ich in Zweifel ziehen, was ist denn das, was ich irgendwie nicht in Zweifel ziehen kann? Und dann kommt Descartes eben auf die Antwort, letztlich das Einzige, was ich wirklich nicht in Zweifel ziehen kann, ist, dass ich selber irgendwie hier bin und irgendwie denke und von da aus kann ich irgendwie die Welt begreifen und da kommt dieser Satz ja aus diesem Zusammenhang. Ich denke, also bin ich. Und der hat eben ein berühmtes, vielleicht ist das sogar aus dem Buch, ich weiß es gar nicht, aber das Buch Diskurs über die Methode ist halt von dem. Und ist einer der Texte, die philosophisch eben in der Zeit der Aufklärung die das heutige Wissenschaftsverständnis so begründen. Also Teil dieser Auffassung von der Moderne sind und da setzt dann auch Öcalans Kritik an von dem, was er mit Foucault, also greift einen Begriff von Foucault auf, Wahrheitsregime. Dass die moderne bürgerliche Gesellschaft halt eine Ideologie hat, die auf wissenschaftlichen Wahrheiten beruht. Also dass sozusagen der Rahmen dessen, also deshalb auch Wahrheitsregime, also weil es einerseits sozusagen ein Rahmen setzt, andererseits ein gewisses Gewaltverhältnis darin besteht, dass das, wie das durchgesetzt wird, beruht eben auf Wissenschaftlichkeit. Also auf der Möglichkeit oder dem Ansatz, Sachen objektiv zu erkennen, wie sie sind, mit wissenschaftlichen Methoden, ausgehend von einem erkennenden Subjekt, das eben diese Erkenntnis der Wahrheit vornimmt, weil es sich eben bestimmter Methoden bedient. Und daran haben viele Leute sozusagen an dem modernen Verständnis dessen, wie das funktioniert, haben ganz viele Leute ganz viele Kritiken natürlich schon geäußert. Die ganze postmoderne Strömung seit ein paar Jahrzehnten ist eine Kritik, oder hat viel mit Kritik daran zu tun, wie das in der Moderne umgesetzt worden ist. Und es gibt eine starke feministische Kritik daran, weil nämlich diese Setzung von dem erkennenden Subjekt und dem zu erkennenden Objekt, also dem Ding, letztlich dem Ding, was untersucht wird, historisch nicht ganz unbelastet ist. Das ist halt nicht neutral, sondern es geht damit einher, dass Wissenschaft genutzt wird, um die Gesellschaft zuzurichten auf zum Beispiel auf Lohnarbeit. Ist Wissenschaft oder diese Forschung wird halt betrieben nicht als Völkerkunde, weil europäische Mächte die ganze Welt kolonial unterwerfen und Leute eben zu minderwertig erklären und als Objekte verstehen oder als Material, was halt ausgebeutet werden kann, ohne ihnen Subjektstatus als Menschen zuzusprechen. Es geht in der Philosophie auch ganz klar einher, diese Polarität von Subjekt und Objekt ist ganz klar auch männlich-weiblich konnotiert. Also dass der Mann quasi das nicht ist, ja, der Wissenschaftler, also auch in den Jahrhunderten, von denen ich jetzt angefangen habe, mit Ausgehen des 17. Jahrhunderts, bis heute, aber auch davor und auch danach. Im Prinzip, diese Teilung ist auch ganz stark schon bei den griechischen Philosophen da, dass halt bestimmte Sachen quasi männlich sind und andere eben weiblich. Also zum Beispiel nicht die bloße Materie ist halt weiblich konnotiert und der Geist, der sie halt formt und überhaupt beseelt und über alles sozusagen entschwebt, ist halt männlich. Also allein diese Auffassung von, dass es da unterschiedliche Sachen gibt, eben Subjekt, Objekt, ist schon überhaupt nicht frei von einem Gewaltverhältnis, sondern das ist diesem Denken schon sehr, sehr tief eingeschrieben. Diese Kritik greift Öcalan auf und entwickelt das in verschiedene Richtungen weiter und das ist auch so eine grundsätzliche Methode von ihm, also wie er vorgeht. Dass er nämlich ganz viele Sachen versucht zu lesen oder aufzugreifen, aufzunehmen, wenn er halt das mitbekommt. Also er hat viele Sachen jetzt im Knast auch im Original gelesen. Also jetzt nur so als Beispiel, er hat halt einfach die komplette Bibel gelesen, Altes Testament, also Tora und die Propheten und Neues Testament und aber auch den Koran. und was er sonst noch an religiösen und mythologischen Texten bekommen konnte, aber auch ganz viele von den Philosophen im Original, also jetzt Descartes und Spinoza und das ganze Latte, ich werde jetzt hier nicht irgendwie tausend Namen sagen, aber er versucht das dann halt so ein bisschen Sachen aufzugreifen und die Kritik zum einen zu erweitern, also zum Beispiel historisch zu erweitern, zu sagen, ne, alle fangen halt immer bei den, wenn hier irgendwas diskutiert wird, fangen halt irgendwie bei den alten Griechen an, als ob irgendwie das Denken bei den Griechen angefangen hätte. Oder maximal noch sozusagen, dass man sagt, bei den, als Grundlage der nicht westlichen Gesellschaft ist halt die Bibel, deswegen halt irgendwie Abraham und Moses, dass man da quasi auch Geschichte anfangen lässt. Das weitet Öcalan halt historisch aus, sagt ja, das Ganze hat natürlich, die Griechen sind halt, haben zwar die Philosophie erschaffen so, in der Form von wirklich von Religion unabhängigem oder weitgehend unabhängigem Denken, aber man kann die Geschichte Menschendenkens, sollte man sehr viel weiter noch zurückverfolgen, nämlich bis zu den, also zumindest was wir an Zeugnissen haben, bis zu den frühesten Staaten, die bezeugt sind mit eben Schrift, wo man das halt gut verfolgen kann, zu den sumerischen Stadtstaaten aus dem, das ist, dürfte ausgehendes 4. Jahrtausend vor Christus sein, also grob gesehen so 3000 vor Christus, also vor rund 5000 Jahren, versucht Öcalan solche Denkbewegungen nachzuvollziehen. Also zum Beispiel jetzt, dass die Ursprünge von nachverfolgbarem Patriarchat dann nicht zu suchen bei Aristoteles oder meinetwegen davor bei Platon und Sokrates oder so, was halt quasi nur 2500 Jahre wären, grob geschätzt, sondern zu sagen, nee, schon die allerersten Staaten, also vor 5000 Jahren, waren tief patriarchal geprägt in ihrer ganzen Struktur, also dass die halt von Männern organisiert, von Männern verwaltet, regiert wurden, dass es da halt eine Bildung gab, eine Schulpflicht gab es schon, aber halt nur für Jungs, weil die halt mal solche Leitungsaufgaben da übernehmen sollten. Das heißt, das Patriarchat war auch da schon sehr klar durchgesetzt. Und dann versucht er eben noch davor zurückzugehen und zu sagen, ja, dieses Ganze muss ja offensichtlich schon eine Gegenreaktion sein, weil es ja vorher eine egalitäre Urgesellschaft gegeben hat. Das heißt, es muss schon eine historische Entwicklung gegeben haben, die überhaupt dazu geführt hat, dass wir solche patriarchalen Staaten haben. Und versucht die dann aus den Forschungsergebnissen, die es halt gibt, also von Leuten, die dazu geforscht haben und die dazu sich was überlegt haben, das zu rekonstruieren, als wie eine nicht- oder eine vorstaatliche, vorhierarchische Gesellschaft ausgesehen hat. Also das ist so ein bisschen seine Teil seiner Methode, möglichst tief an die Wurzel von Sachen zu gehen, die auch möglichst komplett und grundsätzlich zu durchdenken und eigentlich nichts als gegeben hinzunehmen, sondern alles immer tiefer zu hinterfragen. Genau, dann ein anderer Teil sozusagen von seiner Methode, er macht halt ja nicht nur eine Analyse, sondern er macht immer auch einen Vorschlag oder einen Ansatz oder weist in so eine Richtung, wie man das dann auch wieder überwinden könnte. Nicht? Und da verurteilt er halt ganz, ganz scharf diese, also zieht sich durch alle von seinen neueren Büchern, diese Positivismuskritik als so eine Kritik an der positivistischen Philosophie. Das ist eine, die grob gesagt nur Fakten gelten lässt. Also beobachtbare Fakten, das ist das einzig Wichtige und Interessante. Und alles andere, was irgendwie so metaphysisch und spekulativ ist und im Reich der Gedanken und Ideen quasi von der Wissenschaft ausschließt, sagt, das ist quasi nicht Gegenstand der Wissenschaft, das ist, oder die Befassung damit ist quasi auch minderwertig. Interessant sind nur Fakten und Zahlen, was dann auch Wissenschaften wie zum Beispiel, also das ist noch mein Lieblingsbeispiel, ist vielleicht da so ein bisschen im Studium so von mitgekriegt habe, also auch so Wissenschaften wie die Psychologie, also das Befassen eigentlich mit der menschlichen, mit dem menschlichen Seelenleben, dann in so ein Korsett von Statistiken und beobachtbaren Zahlen und Fakten zwingt. Also jetzt in so einem Bereich eben diese Art von Denken da rein zwingt. Da wendet er sich ganz stark gegen, weil er sagt, das ist halt, also mit verschiedenen Argumenten, wovon eins ist zu sagen, wenn wir alles, was eben nicht sozusagen die bestehende Wirklichkeit beschreibt, irgendwie aus unserem Denken, aus unserem Forschen ausschließen, dann können wir ja gar nicht irgendwo hinkommen. Also wenn wir sozusagen nicht die Utopie haben von Gleichheit, von Freiheit, von einer gerechten Welt, von einer gerechten und freien Gesellschaftsordnung, dann müssen wir uns ja auch mit dem befassen, was sein soll. Also was denn eigentlich gut ist, was denn richtig ist, wo wir hinwollen, und können uns nicht nur mit dem befassen, was ist, also mit dem das Bestehende zu untersuchen und zu erforschen und zu sezieren. Also hat zum Beispiel auch ganz häufig dieses Bild von dem Kadaver, also dem, das wie so ein, quasi so eine, keine Ahnung, so eine Rinderleiche oder so dann seziert wird und auseinandergeschnippelt wird, als Bild dafür, wie Wissenschaft funktioniert, indem sie sich in immer kleinere Spezialbereiche verzweigt, ohne sozusagen die großen Fragen mehr zu stellen, nicht? Also wo wollen wir hin, wie können wir Gerechtigkeit schaffen, wie können wir Frieden schaffen, was für eine Gesellschaft wollen wir, solche Fragen, weil die eben ja letztlich metaphysisch sind, so, also sich mit der nicht sichtbaren Welt oder mit der nicht an von Fakten untersuchbaren Welt beschäftigen, quasi da rausfallen. Das ist so eine Perspektive, die er da einnimmt. Und was er dem entgegenstellt, also weil zum Beispiel, wenn man weiter in der Geschichte zurückgeht, also man sozusagen auf vorstaatliche Gesellschaften guckt, da wurde ja so klassische wissenschaftliche Entgegnung ist ja zu sagen, naja, das ist halt alles so ein bisschen Spekulation, ne, da gibt es keine Aufzeichnung von, man weiß halt nicht wirklich, wie die Leute damals gelebt haben, nicht, da kann jetzt irgendwie Marx und Engels mit dem EU-Kommunismus herkommen, so viel sie wollen, und heutige Beobachtungen von Gesellschaften, die ohne Staat leben, ist ja auch nur begrenzt übertragbar, das ist halt alles wüste Spekulation, das ist halt so eine klassische Entgegnung, also auch zum Beispiel im Bereich jetzt von Sinologie zu sagen, ja, Matriarchat hat es eigentlich nie gegeben, es hat halt immer schon das Patriarchat gegeben oder so, kann man halt mit harten Fakten nicht unbedingt was gegenhalten, also kann man halt nicht sagen, doch, wir haben aber, keine Ahnung, können das ganz klar beweisen, irgendwie vor 10.000 Jahren hat in Mesopotamien gab es halt ein Matriarchat oder so, oder was man darunter versteht, halt als eine egalitär wesentlich um Frauen herum organisierte Gesellschaft, würde Öcalan das was verstehen. Interessiert ihn aber auch gar nicht so. Also er hält sich natürlich schon an sozusagen das, was Stand der Wissenschaft ist, aber er sagt, es ist halt, wir müssen halt interpretieren und wir müssen halt was wir finden, kommt eben darauf an, das richtig zu interpretieren. Wobei natürlich verschiedene Interpretationen möglich sind, aber er sagt, es muss halt möglich sein, andere Methoden als diese trocken wissenschaftliche, faktenorientierte Methode auch gelten zu lassen. Und eine versucht eben dann verschiedene Sachen zu synthetisieren. Also zum Beispiel, er nimmt von religiösen Diskursen die Diskussion über die Frage, was ist denn gut und böse? Also alle Religionen haben ja so ein Element davon, also haben verschiedene Elemente, auch unterdrückerische und machtorientierte. Nicht, also zum Beispiel ganz simpel gesagt, in der christlichen Religion dann Jesus als König und als Herrscher darzustellen, ist halt so eine auf Macht fixierte Sichtweise auf Religion, die halt der Legitimität von tatsächlichen Königen gedient hat. Also zu sagen, ne, irgendwie die Welt hat einen König und das ist Jesus und deswegen braucht ihr auch einen König so. Und ein anderes Element ist aber das zu sagen, ja, jetzt Jesus ist unser Bruder. Also er steht sozusagen auf der gleichen Stufe wie wir und ist halt Teil von einer solidarischen Beziehung. Und echt diese Religionen verquicken halt beides und haben so eine innere Widersprüchlichkeit da drin. Aber alle Religionen befassen sich irgendwie mit der Frage, was ist gut und was ist schlecht. Also was ist was wir tun sollten und was ist das, was wir lassen sollten. Also egal, wo man hinguckt, jetzt nicht nur europäische, jüdisch-christliche, islamische Tradition, sondern halt auch in anderen Teilen der Welt hat es immer so ein Element davon. Und dass das auch so ein positivistisches Wissenschaftsding quasi die Frage gar nicht stellt, also was gut und schlecht, sondern kümmert sich halt nur um Fakten. Und die Frage, ob irgendwas gut oder schlecht ist, hat kein Fakt, ist halt Interpretation, ist halt eine Meinung sozusagen. Und ich da versucht das zu integrieren, als sagt, ja, wir brauchen halt Wissenschaft, wir brauchen aber auch so einen ethisch-moralischen Diskurs, der halt viel in religiösen Zusammenhängen ist. Die meiste Zeit hat die Menschheit eben mit mythologischen Erzählungen gelebt eigentlich, also mit Erzählungen, die die Welt um uns rundherum betreffen. Nicht, wo kommen die Bäume her, wo kommen die Wolken her, wo kommen die Berge her? Nicht, was ist der Wind, was ist die Flut? Erzählungen von irgendwelchen also nicht von den Ahnen oder von irgendwelchen Helden von früher oder so, die halt für lange, lange Zeit für die Menschen halt wahr gewesen sind. Also sie haben halt einen Wert also einen Wahrheitswert besessen. Das ist halt ein historisches Wahrheitsregime, mit dem die Leute gelebt haben. Das halt ein anderes ist als das, was heute sozusagen als das einzig Wahre dargestellt wird. Und für ihn ist es in einer gewissen Weise gleichwertig. Sagen, das ist halt für die Leute damals ist das so wahr gewesen, wie irgendwie wissenschaftliche Wahrheiten auch eine gewisse Wahrheit haben. Er versucht so ein bisschen, das alles zu respektieren, das alles aufzugreifen und in gewisser Weise zusammenzuführen und zu synthetisieren. Sagen, wir brauchen eigentlich einen Blick auf die Welt, der all dies beinhaltet. Also der nicht irgendwie wissenschaftliche Forschung ignoriert, aber eben sich auch Fragen von Moral stellt, also wie wollen wir leben, wie soll Gesellschaft aussehen, was ist tatsächlich gut in dem, wie wir leben, wie wir handeln. Nicht, aber auch Erzählungen aufgreift, die halt auch, also zum Beispiel ganz stark in der Genealogie dazu dienen können, zu begreifen, wie früher Geschlechterverhältnisse gewesen sind. In diesen Erzählungen steckt ganz viel an Sozialgeschichte, an gesellschaftlicher Geschichte eigentlich. Das zusammenzuführen, ist halt so ein Ansatz, den er diesem gegenwärtigen, quasi doch engen, modernistischen Wissenschaftsverständnis entgegenstellt. So, wir sind jetzt schon eine Dreiviertelstunde dran. Ich würde hier von mir aus erstmal einen Punkt setzen. Wir können gerne direkt mit Fragen und Diskussionen auch weitermachen. Ich würde halt gerne nicht so super lange Erzählblöcke machen. Es kommt die Frage, was sumerische Staaten sind. Genau, also als Sumer wird die Region bezeichnet. Also was ist so heute südlicher Irak ist, das ist die Region, wo die ersten Staaten der Menschheitsgeschichte entstanden sind. Also die Region nennt man Sumer, die Selbstbezeichnung von denen war ein anderer, ist halt ein späterer Begriff. Das sind so Städte wie Ur, Nippur, Eridu, also Stadtstaaten, die so um 5000 vor heute, also 3000 vor Christus, entstanden sind. Mit ja, rundum große Tempelanlagen, die das Zentrum von diesen Städten gebildet haben, sind alles Agrarstaaten. Also die haben Landwirtschaft gehabt, organisiert, haben sie auch stark staatlich organisiert, also mit dem Zusammenführen von der Ernte und dem Wiederverteilen davon. Die waren schon sehr hierarchisch, also es gab eine Verwaltungshierarchie. Es gab zu verschiedenen Zeiten, die haben halt zum Teil über mehrere Jahrtausende existiert. Es gab dann also Könige, später dann also zum Teil Priesterkönige, die Priester waren gleichzeitig zum Teil Gottkönige, also Leute, die sich dann selber zu Göttern erklärt haben. Und das ist der Anfang eben von so einer staatlichen Tradition in der Region, die sich dann über weite Teile der Welt quasi ausgebreitet hat. Also sozusagen die späteren, also Babylon ist halt als Name ein Begriff, weil das halt, also besonders hier, weil es halt dann in der Bibel auftaucht mit der babylonischen Gefangenschaft und so und als Negativbild gezeichnet wird, aber Babylon ist eigentlich schon eine sehr später Punkt in dieser Tradition. Also da gab es dann schon mehrere tausend Jahre diese staatliche Tradition. Wieder eine Frage. Die Fragestellende sieht Schwierigkeiten beim praktischen Lernen und nennt da das Beispiel Tischlerei. Leute lernen eben dadurch, dass andere es ihnen zeigen. Die zentrale Frage ist ja also, wie wird praktische Bildung vermittelt? Die Fragestellende ist aus dem medizinischen Bereich und sieht Schwierigkeiten dabei, sich praktische oder interventionelle Dinge eben nur anzulesen. Da würde sie halt nicht weit kommen bzw. mehr Fehler machen. Ja, also es ist klar. Also das ist sozusagen ein Anspruch und ist aber auch was praktisch halt immer gemacht wird, möglichst weitgehend diese Trennung aufzuheben. Somit, das ist natürlich nicht vollständig möglich, weil es natürlich Leute gibt, die einfach über einen bestimmten Bereich mehr wissen und wo das dann auch mehr bringt, wenn die darüber was erzählen, als Leute, die dazu gar nichts wissen. Aber, also ich komme auch aus dem Medizinbereich so, es gibt halt so eine ganz klare Hierarchie halt im Medizinwesen hier zwischen sozusagen Ärzten und Pflegepersonal oder sozusagen, wie die Ärzte das dann so betrachten, so Hilfspersonal, quasi die mit ganz anderen, also an Patientenversorgung, also mit ganz verschiedenen Perspektiven eigentlich rangehen. Und es ist halt dann der Ansatz zu sagen, okay, klar, eine Person macht dann so einen Bildungsabschnitt halt in dieser Woche, wird letztlich dann mehr da stehen und mehr erzählen. So, aber nicht, jeder muss zumindest irgendwie in der Lage sein, halt über einen bestimmten Bereich aufzusetzen. Es gibt sicherlich irgendwas, was auch die andere Person da einbringen kann. Also eine bestimmte Perspektive, eine bestimmte Erfahrung über was zu erzählen. Oder nicht, wenn du quasi erst in 5 Wochen dran bist, kannst du halt bis dahin dich in was einlesen und als zumindest ein paar Stunden auch die Bildung übernehmen. Also es ist halt so eine... Das funktioniert eigentlich ganz schön, so wie ich das erlebt habe. Und es schafft auch so eine andere Dynamik. Also das nicht, also ich habe zum Beispiel immer das Problem, ich werde halt in Städte eingeladen, rausche dann so rein und erzähle dann so den ganzen Tag. Das ist halt, also ich rede ja auch schon gerne so, aber das ist halt eine blöde Position eigentlich. Weil es nicht so wirklich unbedingt so eine Dynamik dann schafft, dass man wirklich auch voneinander was lernt. Wenn es nicht gelingt, da irgendwie viel Diskussion zu organisieren. Es hat in der Geschichte der Bewegung teilweise massive Probleme gegeben, dass Leute, also sozusagen so ein Klassenwiderspruch innerhalb der Bewegung, dass es den halt gab zwischen so einer kleinbürgerlichen intellektuellen Gruppe, also Beispiel Leute, die sich eben aus Istanbul von der Universität der Guerilla angeschlossen haben, und Leuten, die eben vom Dorf kommen, wenig bis gar keine Bildung haben. Also besonders, es gab halt sehr viele Frauen, die eigentlich überhaupt keine Bildung hatten, also keine Schulbildung. Und wo es dann einfach ganz, ganz heftige Konflikte gegeben hat. Also wer jetzt wem erzählt, wo es lang geht oder wie jetzt da gekämpft werden soll oder so. Dass halt die einen irgendwie schlauschwätzerisch da irgendwie dumm schwätzen. Dann die Bauern sagen, das interessiert uns echt nicht die Bohne, was du erzählst so. Und das war halt, ist halt ein Kampf, wo versucht wird, das eben aufzulösen, dass halt die Leute sich gegenseitig respektieren, irgendwie die Erfahrungen anerkennen, merken, dass es auf jeden Fall Sachen gibt, die man voneinander lernen kann. Irgendwie, du kannst das eine gut, du kannst das andere gut. Nicht? Du weißt halt irgendwie, keine Ahnung, wie man irgendwas macht oder baut oder du kennst dich in dem Gebiet aus, du weißt, wie die Bevölkerung tickt. Also es gibt halt auf jeden Fall irgendwas, was alle voneinander lernen können und andere kennen halt viel Theorie, haben aber auch keine Ahnung, wie man, keine Ahnung, ein Feld aufbaut oder eine Waffe bedient oder mit der Bevölkerung redet, die das einfach nicht versteht, wenn man mit 1000 Fremdwörtern einherkommt. Das heißt, es musste so eine, auch in der Bildung so eine gemeinsame Ebene gefunden werden, dass die Leute die Erfahrung gegenseitig respektieren und sich aber auch in einer Art und Weise ausdrücken, dass das alle verstehen können, dass auch alle was von haben. Also weil nur, keine Ahnung, schlau sein und viel wissen und dann irgendwas erzählen, das beeindruckt vielleicht, verändert aber vielleicht nichts, weil es nicht so ankommt. Das ist so der Hintergrund von den, also vieles, ihr merkt schon, ich bringe halt so ein bisschen Erfahrung aus der Praxis, die ich zum Teil gesehen habe oder zum Teil gehört habe, ist halt vieles auch von diesen Konzepten und Theorie, in Anführungszeichen, entsteht halt aus der eigenen Erfahrung tatsächlich. Also aus der Erfahrung von einer Massenbewegungen, wo halt viele tausend Leute mit ganz unterschiedlichen Hintergründen zusammenkommen. Der versucht, das produktiv zu nutzen. Ich habe jetzt ein bisschen ausgespart, ich hatte noch als Notiz quasi den Begriff der Dialektik. Komme ich da vielleicht nach der nächsten Pause dann zu. Also sozusagen Widersprüche produktiv zu machen, ist auch so ein Prinzip, was die Bewegung da hat. Jetzt dann doch. Der nächste Redebeitrag bezieht sich genau darauf. Die Person merkt an, dass Modelllernen nicht das einzige Lernmodell ist, das es gibt. Es sei zwar wichtig, gerade für junge Menschen, aber es ist eben nicht das einzige. Und wenn wir mit den Beispielen in der Medizin bleiben, dann zeigt hier die Tatsache, dass es immer wieder neue Behandlungsansätze gibt, dass Menschen eben über ihre Lehrenden hinausgewachsen sind oder Umwege gegangen sind und genau das dazu geführt hat, dass es Fortschritt gibt. Und dieses weniger hierarchisch aufgestellte Gesellschafts- und Bildungssystem ermöglicht viel mehr dieser Umwege. Es folgt ein Kommentar zum vorherigen Redebeitrag. Wissen wird ja gerade dadurch geschaffen, dass Leute, die vorher von ihren Lehrenden gelernt haben, irgendwann über diese hinauswachsen. Aber der Fakt, dass das in der traditionellen Wissenschaft passiert, heißt ja nicht automatisch, dass die Hierarchien dann nicht mehr da sind. Und die Antwort von der anderen Person darauf lautet, die zentrale Frage sei eben, wo angefangen wird, die Hierarchien abzubauen. Es muss direkt am Frontalunterricht angesetzt werden und die Hierarchie ganz unten aufgebrochen werden. Es müssen gemeinsame Wege gegangen werden und durch Fragen und gegenseitiges Erklären neue Erkenntnisse gewonnen werden. Aus den Denkfehlern, die die Beteiligten machen, können dann eben alle lernen. Dann ist das dann nicht mehr Modelllernen, sondern eben Dialektik, wo ein Weg gemeinsam immer wieder neu und in immer wieder andere Richtungen gegangen wird. Der Kommentar dazu war dann, dass zur Dialektik zu späterem Zeitpunkt diskutiert wird. Und darauf folgte dann nochmal eine andere Frage von einer anderen Person zum Schulformat, zum Beispiel Rojava. Auf welche Schulen gehen die Kinder und wie ist die Schule generell organisiert? Gibt es Klassen mit ähnlich alten Kindern und separaten Schulfächern wie hier oder wird die Schulbildung für Kinder da ganz anders organisiert? Da bin ich ein bisschen überfragt. Wir haben tatsächlich so ein bisschen, als ich in Rojava mal war, haben da ein bisschen über die Universitäten und Schulen auch diskutiert gehabt. Soweit ich weiß, ist das halt schon sowohl von Gebäuden als auch von den Klassen her quasi so ein bisschen wie vorher und der Hauptschwerpunkt war darauf, ein neues Bildungsmaterial da zu erstellen, nämlich zum einen in den drei Hauptsprachen, die da gesprochen werden, also Kurdisch, Arabisch und Assyrisch, was halt vorher einfach komplett nur Arabisch war. Und klar, in Bezug auf jetzt Geschichte und so, alles was jetzt irgendwie nicht irgendwie Mathematik ist oder so, halt andere Sachen zu erzählen, als in den Schulen des Regimes vorher gelernt worden war. Und der Hauptkonflikt ging eigentlich darum, was halt in Rojava eben Problem war, dass halt sobald du dich von dem staatlichen Lehrplan entfernst, hinterher die Leute in Damaskus sagen, ja, dann ist halt auch, dann wird eben dein Bildungsabschluss auch nicht anerkannt. Das heißt, wenn du jetzt hier irgendwie Abitur in Rojava machst, dann kannst du halt auch nicht in Damaskus an die Uni gehen. So, das war sozusagen die Diskussion da gerade, wie man das handhaben kann und soll, dass man halt wirklich andere Lehrpläne und andere Sachen macht. Aber von der Form her selber, also außer an Universitäten, die halt zum Beispiel Technologie als Pflichtfach machen für alle, also ob das egal, ob die jetzt irgendwie, keine Ahnung, da Ingenieurwissenschaft, das heißt, die ganze Ölgeschichten, da gibt es da so Ölingenieure und so, die müssen halt auch alle Genealogie machen. Das ist das Einzige, was so richtig greifbar ist, wo die halt versuchen, was irgendwie komplett anderes mit reinzubringen. Aber von Schulen weiß ich jetzt eher nichts. Ich weiß es eher sozusagen aus dem, was ich vielleicht noch erwähnen wollte, mit den Gesundheitsbereichen. Ich finde, ihr könnt auch gerne noch ein bisschen weiter diskutieren, weil es ist ja schon so, dass auch alle da was von haben. Also auch wenn über was Spezielles diskutiert wird, dass die wirklich versuchen, auch die Hierarchie komplett aufzuheben. Dass sie sagen, wir sind jetzt nicht irgendwie Arzt und Krankenpflegerin oder so, sondern wir sind halt alle Teil eines Gesundheitsteams und versuchen das hier gemeinsam zu organisieren. Und dann gibt es halt Leute, die sich zum Beispiel mit Naturheilkunde befassen, also was es da für Pflanzen gibt und so. Sachen, die halt von der klassischen universitären Bildung da komplett ausgeschlossen worden waren. Ja, und versuchen das alles so ein bisschen zusammenzubringen. Da eben Hierarchien aufzulösen und andere Perspektiven reinzubringen. Es folgt ein Redebeitrag zum Thema, das gerade andiskutiert wurde. Die Person merkt an, dass das Bildungsverständnis von Öcalan trotzdem immer noch progressiv, emanzipatorisch und links ist. Deswegen sei es schwierig, nur von unserem Lehrverständnis auszugehen und über Lehrende und Lernende und deren wenigen Austausch miteinander zu sprechen, denn das bewegt sich ja trotzdem alles noch im neoliberalen Kapitalismus. Selbst wenn alle versuchen, gleichberechtigt an einem Strang zu ziehen, entspricht der ja immer noch neoliberalen kapitalistischen Grundsätzen und bewegt sich auch nicht davon weg. Deswegen geht es Ihrer Meinung nach nicht darum, das Lehrende-Lernende-Verständnis komplett aufzuheben. Es wird immer Leute geben, die mehr wissen als andere. Dieser Widerspruch lässt sich gar nicht aufheben. Aber der Zweck, wo es hingehen soll, ließe sich aufheben. Es ginge dann nicht darum, ob mir eine Person dann etwas nicht mehr erklären kann oder ob ich etwas bis ins letzte Detail verstanden habe, sondern darum, die Möglichkeit zu bekommen, Fragen zu stellen, die sich außerhalb des Systems bewegen, bei dem es nur darum geht, mehr oder besser oder effizienter zu werden. Also sozusagen ein anderer Hintergrund, außer jetzt dieser Konflikt zwischen verschiedenen Bildungsklassen oder so, ist halt auch der, also speziell jetzt in der kurdischen Gesellschaft, was die Erfahrung ist, ist halt eine gewisse Denkfaulheit. Ne? Also so ein Ding zu sagen, ja, es reicht halt, wenn einige denken oder so ein bisschen die Linie vorgeben und ich schleppe lieber irgendwie Kisten und möchte mich da nicht mit irgendwelchen Geschichtssachen beschäftigen. Also das ist mein Beitrag zur einer Bewegung ist halt ein bisschen, keine Ahnung, die Logistik zu organisieren und ansonsten da zu kämpfen oder so. Und da ist halt der Anspruch sagen, nee, also du musst halt auch irgendwie mitdenken, du musst auch irgendwie das repräsentieren, was so sozusagen die Ideen der Bewegung sind, wenn du mit anderen Leuten interagierst. Und du kannst dich jetzt nicht auf deiner Körperkraft irgendwie ausruhen und sagen, ja, das ist halt irgendwie das, was ich mache, sondern sozusagen wirklich der Anspruch, dass Veränderung wirklich nur stattfindet, wenn Veränderung auch im Kopf stattfindet. Also das ist, dagegen richtet das auch so ein bisschen. Jetzt halt, wenn gesagt wird, ja, alle müssen halt irgendwie auch in die Position kommen, auch in einer gewissen Weise zu lehren.